Wir sind Ann-Sophie und Nuria, die Feminist Podcast Agency. Hallo miteinander, herzlich willkommen zu unserer 10. Folge Codewort Popkultur. Wir sprechen heute über die Serie Queen Sugar und über die Filme Dunkirk und Baby Driver. Und wir steigen direkt mal ein mit Dunkirk, hätte ich vorgeschlagen. Das ist gut, ja. Dem neuen Film von Christopher Nolan. So heißt er Christopher oder Christoph? Christopher. Ja. Gut. Genau. Also der wieder heiß erwartete neue Nolan-Film. Und diesmal ja ein Kriegsfilm. Und was noch vielleicht speziell ist, als der Film halt angekündigt wurde und so weiter, waren dann viele eher mehr darauf konzentriert, dass Harry Styles von One Direction mitspielt. Man ist so, hä, wieso? Bei Christopher Nolan und so. Interessante Entscheidung. Aber man ist ja nicht nett vom Herrn Nolan, dass er ihm sagt, ja doch, der hat es verdient, der darf hier mal mitmachen. Ja. Ja, er hat ja einen längeren Prozess durchgemacht. Also er hat ja einfach ganz normal vorgespielt, wie alle anderen auch. Ja. Und das war ein längerer Vorsprechungsprozess, genau. Also sie haben nicht einfach so genommen. Ja, sie haben schon ein Casting. Aber klar hat er wohl, ich denke, schon ein bisschen einen Vorteil, weil durch den Bekanntheitsgrad gibt es dann mehr News, mehr Artikel, mehr Interviews. Aber andererseits ist halt schon so die Zielgruppe One Direction Fans und der Film Dunkirk passt halt nicht so zusammen. Wenn man so klassisch, also ich würde auch sagen, Christopher Nolan hat es nicht nötig, einen der berühmtesten Menschen auf dem Planeten zu casten, nur damit sein Film geschaut wird, aber es schadet sicher nicht. Und ich frage mich auch, ob es halt nicht, also ich fände es ganz spannend zu schauen, es wird ja oft nicht drüber gesprochen, aber ich meine, durch Inception hat Christopher Nolan auch ein sehr großes weibliches Fandom, oder auch durch anderes, weil Frauen schauen auch gerne solche Filme und Christopher Nolan macht ja formal betrachtet sehr interessante Filme. Und von daher wäre es eigentlich mal spannend, diese jungen Frauen werden ja auch älter, oder das ist so, das Fandom von One Direction ist so riesig, das kann man sich gar nicht vorstellen. Da hat alle möglichen Leute mit drin. Also diese jungen Frauen haben ja, oder sind ja nicht nur junge Frauen, sind Frauen jeden Alters und auch Männer jeden Alters. Und das ist wahrscheinlich, kommen da sehr unterschiedliche Geschmäcker dann zusammen. Da sind sicher auch Comic-Fans drin und Science-Fiction-Fans und Fantasy-Leute und Leute, die gerne Kleider mögen und so. Oder, also ich denke, dass oder irgendwie in Geschichte interessiert sind, dann passt es wieder. Ja, also ich glaube, das ist ja ein eine riesige Gruppe an Menschen, diese Fans. Das ist ja eines der größten Fandoms zurzeit und da wird es genug Überschneidungen geben von Leuten, die das sowieso interessant fänden, so ein Film. Und ja, also die Frauen, die auch ein bisschen stärker in dem Fandom sind, sind schon darauf gespannt, wie das jetzt wird, wenn eine Gruppe, die man erstmal nicht mit solchen Filmen, solchen Kriegsfilmen oder Geschichtsfilmen in Verbindung bringt, jetzt in diese Kinos geht. Und natürlich werden da Leute auch hingehen, weil sie Harry Styles unterstützen, weil das ja das Fandom von One Direction auch ausmacht, dass diese Frauen, zum großen Teil Frauen, diese jungen Männer sehr stark unterstützen. Also das sind schon Fans, die sehr genau, sehr intensiv die Laufbahn dieser jungen Männer verfolgen und tatsächlich unterstützen in Worten, in gekauften Alben, in allem Möglichen. Also die stehen schon auch im Austausch. So. Ja. Also ich denke, einerseits, sie hätten es nicht nötig, aber ja, ich meine, als sie ihn gecastet hatten, wussten sie ja, was das bedeutet. Also eben, die wissen ja, was das dann also mit sich glaube, bringt. Ich glaube, irgendwie in Overinvested und irgendwie hat gesagt, Christopher Nolan hätte wohl gemeint, er wusste das vorher nicht so genau. Aber nee. Das wäre sehr witzig. Es sind ja noch andere Leute involviert, das ist ja nicht der alleine nur, das macht. Genau, also er ist ja nicht die einzige Person, die Leute castet. Und die Leute, die die Schauspieler und Schauspielerinnen gecastet haben, die wissen, wer Harry Styles ist. Das ist einer der berühmtesten Menschen zurzeit. Ja. die es gibt. Aber ich habe auch gehört, dass er abgesehen davon halt einfach diesen Aufnahmeprozess durchgemacht hat. Ich meine, er ist jetzt auch nicht der erste Musiker, der auch Schauspieler ist, und das Charisma und das auch viele Schauspieler auszeichnet oder ein Gefühl für Geschichten erzählen, das hat er, das sieht man auch, wenn der auf der Bühne ist. Oder er hat ja auch bei James Corden mal mitgemacht, also ein Gefühl dafür, ein Skript zu erfüllen oder inszenierte Sachen mitzumachen, ja, das ist ja vorhanden. Und ich glaube, er war auch gut, oder? Er hat seinen Job erledigt. Er hat ihn gemacht, genau. Es ist ein Film, wo jetzt nicht unbedingt tief in die Charakter eingeht. Also man muss nochmals, also für die, die es vielleicht nicht wissen, es ist ein Kriegsfilm, genau, in dem es aber nicht wirklich ums Kämpfen geht, sondern wirklich nur ums Überleben, weil diese britischen und alliierten Soldaten waren in diesem Strand von Dunkirk oder Dünkirchen, waren die da halt, saßen die fest und wurden halt von den deutschen Truppen und so immer wieder angegriffen, einfach mit Flugzeugen, die Bomben schießen oder U-Boote, die Torpedos abschossen und so, und dann geht es wirklich nicht darum, dass sie irgendwie immer ständig müssen kämpfen, sondern wie kommen sie von diesem Strand weg? Und dann wird einfach die Anspannung und das Drama ist einfach immer, dass sie immer in so Gefahrensituationen sind, aber sich eigentlich nichts machen können. Und dann sind die Schauspieler halt auf eine andere Art und Weise gefordert. Sie haben dann eher wenig Dialog, also es hat, also eben der Hauptcharakter, also der Schauspieler, dem man am ehesten folgt, du hast vor seinem Fionn Whitehead. Finn Whitehead. Finn Whitehead, genau. Der also ist so, man schreibt ihn mit O, aber ich glaube, man sagt Finn. Ja, so ein, genau, halt ein, vielleicht irischer Name, das weiß ich jetzt nicht, aber ja, genau. Also der folgt man, also der ist so einer dieser Punkt, dieser Charakter, den man halt durch die Geschichte mitverfolgt, aber der spricht eher selten und das sieht man da, man hört zum Beispiel seinen Namen nie. Also das sagt schon viel aus ihm. Und dann auch Harry Styles Charakter, der hat einmal eine Szene, wo er mehr machen muss, und eben ist, also seine Berühmtheit lenkt nicht ab, das wollte ich sagen, genau. Ja, also eben, er hat ja, das haben die anderen Podcasts auch gesagt. Wir können ja kurz sagen, als erstens noch, in welchem Krieg spielt es? Zweiten Weltkrieg. Genau. Zweiten Weltkrieg. Auf dem Strand von Dunkirk. In Kirchen in Frankreich. Ja. Okay, und die Soldaten versuchen nach Hause zu kommen. Und da können wir noch mal kurz sagen, du hast den Film gesehen, ich habe ihn nicht gesehen. Wenn ich ihn noch schaue, dann vielleicht nicht im Kino. Ich bin nicht so gut mit engen Räumen. Und das ist ja in dem Film schon auch wichtig. Was wollte ich jetzt noch sagen? Sorry, Leute. Ja, Zweiter Weltkrieg. Nuri hat den Film gesehen, genau. Ich nicht. Dann lassen wir dich doch mal weiterreden. Ja, genau. Also was man noch sagen kann, der Film ist eigentlich wie so unterteilt in drei Bereiche oder drei Geschichten. Man verfolgt eben, was auf dem Strand passiert, wo die halt normalen Soldaten festsitzen. Dann sieht man, was auf einem Boot von Zivilisten passiert, weil da ging es die Engländer haben dann Zivilistenboote beauftragt, dorthin zu fahren, weil das ist ja nicht weit weg von England, der Strand von Dünkirchen, damit sie die Soldaten dort wegholen können, weil die eben dort festsitzen und die großen Schiffe kamen schlecht an den Strand hin, aber die kleinen schaffen es eben. Dann sieht man halt, wie ein Zivilist und sein Sohn und ein anderer Junge dann halt Richtung diesen Strand fahren. Und dann der dritte Teil spielt in der Luft. Dort ist Tom Hardy eigentlich die wichtige Figur, wo sie halt mit so Kriegsflugzeugen eben auch Richtung Dünkirchen fliegen. Und dann dort gibt es dann schon Kämpfe halt in der Luft. Dort sieht man dann halt, wie britische Flieger gegen deutsche Flieger kämpfen müssen. Und das ist eigentlich der einzige Teil im Film, wo es wirklich Kampf im klassischen Sinn gibt. Das andere ist immer retten und überleben. Und das haben noch viele. Eigentlich ist es ein Antikriegsfilm auf eine Art, weil es geht nicht darum, eben den Gegner zu besiegen, sondern nur, wir müssen weg von hier. Also, ja, man kann man noch mehr diskutieren, eben, weil trotzdem hast du noch die Passage eben mit Tom Hardy. Und dort wird halt schon auch so ein Heroismus aufgebaut und wohl auch so ein, eben, dass die Engländer, also Christopher Nolan ist auch Engländer, wie man sich dann, wie sie sich selber inszenieren und so, das kann man wohl auch noch kritischer betrachten. Aber interessant ist wirklich, die Gegner sieht man eigentlich nie direkt, nur eben als Flugzeug. Also sie sind recht gesichtslos. Man sieht auch nie das Hakenkreuz. Also das ist Ja. eben für einen Film, der im Zweiten Weltkrieg spielt, diese offensichtlichen ikonischen Bilder und so sind da eigentlich nicht, werden da nicht so verwendet. Ja, mir fallen direkt mehrere Punkte dazu ein. Also zum einen möchte ich dich gleich fragen, wie der Film auf dich persönlich gewirkt hat. Weil das, was ich bis jetzt gehört habe, ist, dass es ein sehr angespannter Film ist und es ja Nolan auch darum ging, dass man in die Situation hineinversetzt wird, die dieses Festsitzen auf dem Strand bedeutet und auch, dass die Kamera eigentlich immer aus der Sicht der Leute schaut. Dass es gibt nie einen Überblicksshot, also der einfach einmal alles zeigt, aus der Vogelperspektive oder so. Man ist als Zuschauerin immer in der Situation mit drin. Deswegen meine Frage dann an dich, wie das war für dich. Und dann den anderen Punkt, das, was du jetzt gerade gesagt hast, dass man den Gegner ja nie sieht. Ich habe in einem der Podcasts gehört, dass das auch eine Anlehnung, dass er sich an Alien auch orientiert hat, wo man das Alien ja eigentlich auch, wenn ich richtig Ja, informiert bin, das Monster fast nie zu nie sehen richtig, bekommt, ja. genau. Und woran mich das auch erinnert, ist an unsere Bösewicht-Folge oder an eine unserer Folgen aus Agents of S.H.I.E.L.D., wo wir auch über das Böse sprechen, ich glaube im Zusammenhang mit Hive, wo wir auch darüber sprechen, dass zum Teil die interessantesten Darstellung des Bösen auch oft damit arbeiten, dass man es gar nicht sieht. Zum Beispiel Buffy the Vampire Slayer in der letzten Staffel, wo das Böse quasi ständig in allen mit drin ist. Also The Last Evil oder so heißt es, wo die Gefahr ist, dass irgendwie ständig einzelne Menschen übernehmen kann und eigentlich so diese Idee hervorbringt, dass es wie allgegenwärtig ist und gleichzeitig nicht eindeutig identifizierbar. Und dass man davor dann manchmal wie mehr Angst hat, als wenn es dann tatsächlich da ist. Weil wenn man eine Konfrontation hat, dann kann man auch darauf reagieren. Aber diese jungen Männer sitzen eigentlich einfach nur fest. Und das ist wie, sie können nicht, also korrigier mich, ich habe den Film nicht gesehen, aber es ist wie, sie wollen ja wegkommen und können nicht die Konfrontation wahrnehmen und sich der Gefahr stellen, das heißt, die Angst ist noch größer, weil man nicht gegen sie handeln kann. Ja, Kann man genau. das so? Also dann gehe ich wohl auf die zweite Frage zuerst dann. Also Ja. ja, es ist dann so, also zum Beispiel, es ist jetzt nur kein großer Spoiler, also man einfach am Anfang des Filmes der Charakter, den man halt als erstes folgt, verliert dann auch gerade schnell die Waffe und dann rennen die halt ohne Waffe rum. Und dann ist man eben, sind sie auch wie immer so, eben sie sind auf diesem Strand und dann kommen Flieger, die Bomben unterwerfen und du kannst nirgends hinrennen, weil es ist eh Zufall. Vielleicht ist es gerade bei dir, kommt die Bombe oder vielleicht auch irgendwo anders. Und da ist man Ja. wirklich immer so, man sieht es halt wirklich den ganzen Film extrem durch angespannt und Leute haben so Witze gemacht, zum Beispiel in Interstellar gibt es auch eine Sequenz, wo mega spannend ist, wo jeder Zentimeter, jeder Moment zählt und hat jemand gesagt, ja, diese Szene, aber 95% des Filmes ist so. Und das hat es eigentlich noch gut auf den Punkt gebracht. Und eben Ja. wichtig ist da auch die Musik von Hans Zimmer, der hat da auch so musikalische Tricks verwendet, dass man so einen Ton hört, der immer aufsteigt, aber halt doch nie zu einem Ziel kommt. Das ist halt so ein Trick aus der Musiktheorie. Und das ist dann im Soundtrack sehr wichtig. Es gibt dann Leute, die sagen, es ist eigentlich nicht ein klassischer Soundtrack, sondern mehr so eine musikalische Hintergrundsphäre, die dich dann einfach so einholt, in diese Ja. Anspannung noch weiter hineinzieht. Und eben Hans diese Zimmer ist auch, ich kenne ausweglosen. den, das ist ein Komponist für Minimal Music Ja. und die ist genau dafür bekannt, dass sie eigentlich eher mit Klangflächen arbeitet oder mit Mustern. Also das sind auch so musikalische Muster, die sich ständig wiederholen, als dass sie jetzt irgendwie mega mit Melodien arbeitet oder mit Motivik. Ja. Ja, Motive vielleicht schon, aber sehr. Ja, ich kann es mir gut vorstellen. dass das passt. Ja. Aber ich glaube, was ich auch noch sagen wollte, ist, dass irgendwie dadurch, dass man die nie sieht, ist es auch, also wenn du wie den sogenannten Gegner, also ich meine, im Zweiten Weltkrieg, ja, das ist schon ziemlich eindeutig, dass Nazi-Deutschland ziemlich furchtbar war, aber oft kannst du, aber auch da waren viele junge Männer dabei, die auch gestorben sind oder auch Frauen und so. Also, aber oft, wenn man Krieg anschaut, ist es ja, finde ich, eigentlich nie richtig zu sagen, die einen sind die Bösen, die anderen sind die Guten. Über Verantwortlichkeiten kann man schon sprechen, aber ich wollte jetzt eigentlich darauf hinaus, wenn man jetzt die andere Seite sehen würde, dann würde ja wie so, dann würde man denken können, ja, also wenn man die mehr sehen würde, dann gäbe es auch einen Anhaltspunkt für, dass man denkt, also dann könnte man sich vielleicht wie mehr noch in der Rolle befinden, ja, diese jungen Männer sterben jetzt zwar, aber man kann ja das und das, könnte man gegen die unternehmen oder so. Oder eben, also ich finde, wenn du einen Gegner oder eine Gegnerin tatsächlich siehst, dann kannst du dir in deinem Kopf auch überlegen, was man hätte machen können. Auch wenn es in der Geschichte nicht so war, kannst du trotzdem dir vormachen, dass du in der Situation, also dass man in der Situation vielleicht doch irgendwas hätte machen können, weil man ein Gegenüber hat. Aber dadurch, dass man die nie sieht, ist es eigentlich klar, in welcher unausweichlichen Situation das sie sind. Genau, ja. Ja, du hast jetzt besser beschrieben, als ich, wo es gesehen hatte. Ja, aber du kannst, also ich weiß nicht, aber okay, dann trifft das aber auf das Seherlebnis zu. Ja, so. Ich würde sagen, ja. Okay. Und wie hast du den Film erlebt? Also auch das Wasser, die U-Boote, das alles einfach so? Ja, es war, es gab halt so immer wieder Szenen, wo es auch um Ertrinken also ging, wo es immer genau, das ist dann halt unangenehm und wo es immer so, oh, im letzten Moment schaffen sie es noch oder nicht und das ist, und dann eben so enge Räume und wo du immer so auch klaustrophobisch Momente gab es schon, also eben es hat einem mitgenommen. Und aber man hat dann auch eben, also zum Beispiel bei den Flugkämpfen und so, da war man dann wirklich so, oh, hoffentlich schafft er es und so weiter. Also da gab es oft, man erlebt es halt doch sehr nah, genau. Man will auch, dass sie es schaffen und so weiter. Es wird am Ende, ich kann es nicht anders sagen, als einfach sehr intensiv bringt sie so Film so aber zusammen. Aber du hast eine Sympathie entwickelt auch für die Charaktere. Genau, ja. Besonders eben für den Tom Hardy-Charakter, der ist wirklich so, was ich aus dem Internet gesehen habe, so, oh, wegen dem und bla bla bla. Ohne jetzt, also Spoiler, ich meine, eben seine geschichtliche, es ist ja ein historisches Ereignis, aber was genau diese Charakter im Film natürlich erleben, wären dann Spoiler. Aber da gibt es schon Momente, wo man so mitfühlt, aber eben die Soldaten, wo halt auf dem Strand sind und so, und auch dort auf dem Zivilistenboden und so, dort hatte ich dann nicht so eine starke Verbindung mit dem Charakter. Irgendwie beim Tom Hardy-Charakter ging es irgendwie besser, aber vielleicht, weil der auch konkreter irgendwie ein Ziel erledigen musste, genau, bei dem war es wie klarer, was er machen muss und ob er es schafft oder nicht. Die anderen, okay, die mussten halt flüchten, aber da gab es noch so viele, ich meine, sie ist dann halt eben nicht nur eine Reise von A nach B, sondern es passieren so viele Sachen, wo sie noch wieder zurück und so weiter, aber da hat man. Es ist schwierig, ich weiß nicht genau wieso. Weil immer dialogmäßig ist es nicht so, dass ein Charakter viel mehr erzählt hat und über den weiß man viel mehr. Also da muss ich sagen, hat sich vielleicht Christopher dann fast zu fest zurückgehalten. Eben, dass man dann von den Soldaten nicht mal die Namen weiß am Schluss vom Film. Ja. Aber das war aber so auch eine bewusste Entscheidung. Was dann halt auch eben auch allgemein über alle Soldaten auf diesem, wo in dieser Situation man ging, halt nicht nur um diesen einen, sondern er war einfach ein Beispiel. Ich glaube, so kann man es verstehen, ja. Diese so beispielhafte Schicksale. Während aber der Tom Hardy-Charakter mehr so eine typische Heldenrolle einnimmt. Ich glaube, ja, das meint es ja nicht, das ist es gar nicht. Ja, nicht, vielleicht schon auch, weil wir von unseren Sehgewohnheiten natürlich mehr darauf, also zum einen mehr darauf trainiert sind, uns mit Einzelcharakteren oder mit Heldenfiguren dann auch zu, nicht unbedingt zu identifizieren, aber mitzufühlen. Ja. Und zum anderen, weil es halt so ist. Also weil es halt so ist, wenn wir eine Einzelperson auch mehr mitbekommen, uns dann auch mehr auf die einlassen und identifizieren und es tatsächlich bei dem anderen dann halt vielleicht etwas gesichtsloser ist, aber die Intensität der Situation hast du ja trotzdem verspürt. Genau, auch, ja. Auch wenn ich nicht den Namen wusste, auch wenn ich nicht eben seine Lebensgeschichte wusste, da hat man trotzdem mitgefühlt, genau. Einfach mit dem typischen Heldencharakter ist man dann vielleicht noch, hat man noch eine stärkere Bindung. Das kann schon passieren, ja. Dort hat es wie, ja, also das ist wirklich interessant, wie wenig diese Soldaten reden. Und bei einem Charakter geht es auch darum, dass er nie etwas sagt und so, und das ist auch noch interessant. Ja. Aber ja, in dem Sinn, also da die Storyline der Soldaten ist nicht klassisches Mainstream-Kino in dem Sinn, aber der Teil in der Luft könnte man, ist sozusagen klassischer so, oh, hier ist der Gegner und hier ist der Held. Und er muss das noch in dieser Zeit hinkriegen. Oder es geht um das und das. Während die Soldaten immer einfach ausgeliefert sind. Die können gar nichts machen fast. Ja. Würdest du auch sagen, könnte es auch sein, dass du dich bei den Soldaten auch stärker distanziert hast, weil das eine wirklich so furchtbare Situation ist, in die man sicher selber nicht kommen will? Ja, man ist dann halt eher Zuschauer, als dass man sich in sie hineinversetzt, meinst du? Oder? Ja, also ich glaube, manchmal ist es ja wie ein Selbstschutz. Und ein wenn Schutz, ich mir vorstelle, in der Situation von Tom Hardy, wenn ich mich da hineinversetze, der hat einen Handlungsspielraum. Ja. Der hat eine Aufgabe und er kann sie verfolgen und er kann versuchen, sie zu erfüllen. Aber das, was die Soldaten machen, ist so... Die sind so, sitzen so sehr in der Falle, mir vorzustellen, dass ich in der Falle sitze, ist so furchtbar, also es ist quasi wie eine Vorstellung, die ich sicher nicht erleben will. Mhm. Also tue ich mich wie vielleicht mehr davon distanzieren, also versuche mich nicht so einfangen zu lassen von davon. Ja. Also dass ich mich vielleicht nicht so sehr darauf einlasse. Oder es, also ob auch das mit reinspielt. Ja. Dass das nicht nur die Inszenierung ist, sondern auch, dass du vielleicht als Zuschauerin das jetzt auch nicht so sehr hast aufnehmen wollen, weil es quasi wie die viel schlimmere Situation ist. Ich kann das jetzt nicht so klar bestätigen, aber es ist eine Möglichkeit, ja. Ja. Also ich muss sagen, es ist jetzt doch schon eine Woche her, seit ich den Film gesehen habe. Ja, ich habe ihn jetzt nicht gestern geschaut, deswegen ist es jetzt ein bisschen schwieriger. Ja, klar. Ja. Ja, es ist ja teilweise auch schwierig zu wissen, wie man etwas genau erlebt hat. Und ja, Luft, Wasser und Erde. Genau, und Meer. Also es ist richtig so Strand, Erde, Wasser, Meer und Luft, ja, genau. Und dann wegen der Zeit ist noch interessant, es spielt nicht alles in der gleichen Zeitspanne. Ja, das habe ich auch gehört. Genau. Das ist, war ich noch froh, dass ich das wusste, bevor ich den Film sah, weil sonst ist mir nicht so klar erklärt. Also wir können ja kurz sagen, es ist eine Woche auf dem Strand, genau. Ist das richtig? Also eine Woche die Situation der Soldaten, die festsitzen. Ja. Ein Tag, dass die Boote von England rüberkommen. Ja, bei diesem Zivilistenboot, wo man mitfährt. Genau. Ja. Und eine Stunde, dass der Pilot über den Ärmelkanal fliegt, um die deutschen Bomber abzuschießen und den Soldaten eine Chance zu geben. Genau, ja. Ja, und du warst froh, das ist die Struktur quasi. Und du warst froh, ist das dann parallel oder hintereinander? Parallel, ja. Es ist miteinander durchgeschnitten, ja. Das kann eben verwirren, weil da muss man wie anders umdenken. Kann man da nicht denken, jetzt ist das gleichzeitig und immer. Es ist doch, das ist wie so fast ein Experimentalfilm dann. Und wenn man das nicht, es kann einen sehr verwirren, wenn man das nicht am Anfang merkt. Weil es steht schon, one week, one day, one hour. Und dann ist einfach so, ja, wie, wo, was. Also ich wusste es dann, aber ich habe von anderen Leuten gehört, dass sie dann nicht den Kontext wie nicht verstanden, so auf was bezogen war jetzt diese Woche. Oder, ja, das kann ich mir vorstellen. Ich bin ja allein nur schon, ich schaue ja manchmal eine Serie Lovesick, die auch immer mit Rückblenden arbeitet. Und die Rückblenden sind einmal 6 Jahre, dann sind sie mal wieder ein halbes Jahr. Also immer in jeder Folge ein anderes. Also eine Folge geht 6 Jahre zurück, die nächste Folge dann vielleicht ein halbes Jahr. Und ich muss sagen, alleine das ist ja schon relativ klar, aber da bin ich auch immer mit verwirrt. Ja. Ich glaube einfach, weil wir auch so auf lineare Also man hat einfach gewisse Muster in sich drin und dann ist es halt schwierig, wenn etwas nicht so ist. Aber ich nehme an, ist es auch, also ich nehme an, das ist auch einfach schön gefilmt, oder? Ja, oh ja, also bildtechnisch vom Kameramann und so weiter, ja, also super, ja, das ist sicher kein Negativpunkt bei diesem Film, ja. Okay, also ein sehr intensives Filmerlebnis. Ja. Denkst du, aber man geht mit einem guten Gefühl aus dem Kino? Also ich war sehr positiv eingestellt am Schluss, also durch das Erlebnis und wie es gemacht ist, ja. Im Vergleich zum anderen Film, den ich denn noch vorstelle, war ich positiver. Ja, und auch nicht, dass man so das Gefühl, Meinung. Also es ist eher, es macht, der Film hinterlässt einen auch mit nicht total negativ, sondern so, oh. Ja, es gibt einen Moment auch am Schluss, wo die Spannung ein bisschen aufgelöst wird. Ja, es ist nicht am Schluss, also eben, wenn man die Geschichte kennt, historisches Ereignis, also sie haben einen Großteil der Soldaten weggekriegt, also es sterben nicht alle. Ja. Weil es gibt ja schon Filme, die machen einen einfach fertig und das ist auch okay, aber es gibt Filme, die einen am Ende auch wieder etwas durchatmen lassen. Ja, das und ist eine so. Gewisse. Okay. Gut, dann gehen wir über zu einer anderen sehr interessanten Regisseurin. Und zwar habe ich seit 2 Wochen, glaube ich, schaue ich die Serie Queen Sugar. Das ist eine Serie von Ava DuVernay und Oprah Winfrey. Oprah Winfrey ist eine der berühmtesten Showmasterinnen in den USA. Also ich glaube, also sie ist wirklich einfach sau erfolgreich. Eine der bekanntesten Menschen auf der Welt eigentlich. Ja, ne? Also genau, in Zürich. Also Oprah, aber ist egal. Ja, außer in Zürich, wo sie dann als Schwarze rassistisch behandelt wird, in der Bahnhofstraße, genau. Das war schade, ja. Aber einfach, dass man so einen Eindruck bekommt, sie ist eine schwarze Amerikanerin und auch einfach dadurch nochmal die Bedeutung, dass sie so berühmt ist und einflussreich als mit ihrer Show, die ich kenne ihre Show selber nicht, aber es geht da stark um das Leben einzelner Menschen und so, oder? Also es ist jetzt nicht hauptsächlich Unterhaltung, sondern, also natürlich ist es Unterhaltung, aber es ist quasi nicht Comedy hauptsächlich, sondern dass sie auch mit Leuten redet und auch jetzt nicht nur Celebrities oder so. Mhm. Und Ava DuVernay ist eine der erfolgreicheren weiblichen Regisseurinnen und eben auch eine Woman of Color, was auch nochmal cool ist. Sie hat Selma gedreht. Genau. Eine der bekannteren Filme von letztem Jahr, glaube ich. Und die beiden haben eine Serie gemacht, die von einer Familie handelt, einer afroamerikanischen Familie in den Südstaaten, wo, das kann ich sagen, am Anfang der Serie stirbt der Vater und hinterlässt 3 Geschwistern seine Zuckerfarm. Und die 3 Geschwister werden so eingeführt, dass sie relativ unterschiedlich sind, aber man merkt eigentlich schnell, dass die Familie ein grundlegend gutes Verhältnis miteinander hat. Also die eine Schwester ist erfolgreiche Sportmanagerin ihres Mannes, dadurch sehr reich, in L.A. Dann die älteste Schwester ist Journalistin, immer noch da, wo die Familie aufgewachsen ist. Und der dritte, der Bruder, der jüngste, ist frisch aus dem Gefängnis raus und kümmert sich um seinen kleinen Sohn. So, das ist so der Anfang, wie man die 3 kennenlernt. Und was mir sehr gut an der Serie gefällt, ist, dass es irgendwie sehr spannend ist, ohne irgendwie groß mit Cliffhangern arbeiten zu müssen oder ohne groß Dinge zu überdramatisieren. Irgendwie so unnötiges, also so man ärgert sich ja immer wieder, wenn in Filmen zum Beispiel Leute wegen Missverständnissen, die sie ganz leicht klären könnten, irgendwie auseinandergehen oder so. Und ich finde, die Probleme in Queen Sugar, die sind tatsächlich nachvollziehbar. Also es sind halt Kommunikationsprobleme zum Teil, aber die wirklich eben auch Probleme sind, also dass Leute sich halt auf einer grundlegenden Ebene nicht einig sind, zum Beispiel wie sie ihr Leben führen, oder dass halt der Jüngste, also Ralph Angel, im Gefängnis war und dadurch jetzt schauen muss, wie er seine Bewährung einhalten kann. Oder dass eben, sie haben auch eine Tante, die für Ralph Angels kleinen Sohn die Erziehungsberechtigte ist, dadurch, dass er im Gefängnis war und die Mutter war dann drogenabhängig. Und dann gibt es halt Konflikte, die beiden mögen sich, Ralph Angel und die Tante. Sie haben ein gutes Verhältnis, aber sie hat halt trotzdem sehr viel Mühe. Also sie will zum Beispiel erst nicht das Sorgerecht für den Sohn aufgeben. Und das kann man kann beide Seiten nachvollziehen und es ist ein, ich finde, Problem, das ich auch aus meinem Bekanntenkreis kenne. Wie gehst du mit Sorgerecht um und wer hat welche Rechte und welche Interessen und Bedürfnisse? Genau, und das sind halt so Themen. Und das Spannende ist, da möchte ich noch nicht zu viel verraten, dass, also von Anfang an, anders geht es ja eigentlich gar nicht, halt auch der strukturelle Rassismus in den USA thematisiert wird. Aber dadurch, dass er sehr stark anhand dieser Familie thematisiert wird, ist er sehr gut nachvollziehbar, und auch sehr verständlich. Und er funktioniert auf mehreren Ebenen. Also die Schwester, die Journalistin ist, hat eigentlich von Anfang an das Thema, wie schwarze Männer und von der Polizei behandelt werden und das Gefängnissystem in den USA. Also das Gefängnissystem in den USA ist sehr stark privatisiert, was dazu führt, dass Gefängnisse ein Interesse daran haben, halt möglichst viele Häftlinge auch zu haben. Das klingt absurd, aber es ist tatsächlich so, weil die halt auch Geld an Häftlingen verdienen, weil diese Häftlinge zum Teil arbeiten. Und so, um solche Themen geht es von Anfang an. Und je länger man die Serie schaut, merkt man aber auch, dass es eigentlich in jedem Aspekt in der Serie, also wenn es um die Familiengeschichte der drei Geschwister geht, wenn es um die Ehe von der mittleren Schwester geht, Charlie, wenn, ja, einfach so die unterschiedlichen Geschichten, immer dieser strukturelle Rassismus auch mitgedacht wird. Und dann das Spannende ist, das habe ich jetzt heute erfahren, ist auch, wie es produziert wird. Also erstens eben sind zwei Frauen, haben diese Serie begründet und produzieren sie. Und dann ist das ganze Regisseurinnen-Team auch, sind Frauen. Und das haben wir, glaube ich, schon öfters drüber gesprochen, dass in der Filmindustrie ist nach wie vor sehr männlich dominiert. Im TV ist schon ein bisschen besser, was die Schreiberinnen und Regisseurinnen angeht, aber auch da ist nach wie vor, sind die Creative Teams, also die kreativen Teams hinter diesen Serien sind halt auch nach wie vor sehr männlich dominiert. Also auch bei Serien, wo stärker coole Frauencharaktere hat und mehr, ist es nach wie vor, die Produktionsseite nach wie vor sehr männlich. Und so, und was ich jetzt schon, bevor ich das wusste mit dem Regisseurin-Team, ist mir auch einfach in der Serie aufgefallen, von dem her, wie sie geschrieben ist, dass, also erstens hat super spannende Frauencharaktere und sehr unterschiedliche, auch im Alter. Die Tante ist zwischen 40 und 60, genau kann ich es nicht einschätzen. Wahrscheinlich eher gegen 60, weil sie die Tante des Vaters ist und der war wahrscheinlich über 60. Und eben Charlie kommt aus einem, ist quasi vom Stil her ganz anders als ihre Schwester, die eine Aktivistin ist, aber sie treffen sich eben auch wieder. Und dann, genau, also du hast quasi, der Back-to-Test wird ständig erfüllt. Und du hast spannende männliche und weibliche Charaktere. Wirklich sehr schön. Und was ich auch finde, ist, dass du wie in den Themen ist eben das auch mitgedacht. Also Ah ja, die eine Schwester ist auch bisexuell. Auch das, bisexuelle Charaktere sind noch seltener als schwul oder lesbische Charaktere. Und das erfüllt die Serie quasi auch noch, was Diversität angeht. Und ja, ich glaube, um noch über diese Frauenaspekt oder Sexismusaspekt zu sprechen, da komme ich vielleicht in ein paar Folgen nochmals drauf zurück. Da muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken, aber der ist auf jeden Fall auch sehr stark mitgedacht. Darf ich fragen, so, wie viel du schon gesehen hast? Hast du alle? Ich bin bei der 10. Folge der ersten Staffel. Ich glaube, das sind etwa 2/3 der ersten Staffel. Okay. Und eine zweite Staffel kommt noch? Es gibt 3 Staffeln. Ah, 3, ja. Genau. Ja, dann hast du noch genug. Ja, dann kannst du am Schluss wohl noch besser darüber ein Fazit ziehen, ja. Genau, weil ich glaube, dass eben dadurch, das ist das, was ich meinte, dass es sehr verstrickt ist. Also es ist genauso, wie es ja auch ist. Es ist quasi nicht, wir haben dieses Thema und darüber reden wir jetzt. Also wie zum Beispiel bei Agent Carter in der ersten Staffel dieses Thema als Frau in einer männerdominierten Sphäre und du widersetzt dich dem. Ja. Aber dafür ist komplett ist komplett die Rassismusebene oder so ausgeblendet oder andere Sachen. Und in dieser Serie, würde ich sagen, ist alles so miteinander verstrickt. Auch der Rassismus, also diese drei, die jungen Leute auf den Farmen arbeiten dann zum Beispiel Leute aus Süd- und Mittelamerika. Und da ist dann quasi auch wieder die Frage, ja, was für eine Diskriminierung erfahren dann wieder diese Menschen im Unterschied zu diesen drei jungen schwarzen Leuten in Amerika. Und ich meine, Charlie ist sehr reich. Also welche Privilegien hat sie in der Hinsicht und wo ist sie dann eben aber wieder eine schwarze reiche Frau? Was im Unterschied zu einer weißen reichen Frau warum spielt es eine Rolle, dass Ralph Angel ein Mann ist und nicht eine Frau als Jüngster? Also wie wurde er zum Beispiel anders wahrgenommen vom Vater, der alle drei sehr geliebt hat, aber dass es dann doch wieder wichtig ist, dass er sich darauf gefreut hat, einen Sohn schlussendlich doch noch zu haben. Ja. Und genau, also es ist alles sehr dicht. Das würde ich sagen. Es ist sehr dicht und dadurch finde ich sehr spannend. Weil nicht einfach irgendwie eben so Thema für Thema irgendwie abgehandelt wird, sondern es ist alles ineinander verstrickt und nicht zu, also mir ist es nicht, es ist auch nicht zu aufregend, dass ich immer da sitze und denke, oh mein Gott, hoffentlich kommt alles gut und so, und trotzdem weiß ich nicht, was wir noch erleben werden oder ob alles in dem Sinne gut kommt, aber so, ja, aber es ist etwas, also es ist eine, finde ich, positive Serie, so dass ich sie gut schauen kann, weil wenn ich in einem Film oder so halte ich schon auch gut aus, wenn Dinge halt auch mal nicht gut ausgehen oder schwierig sind, aber so in meinen Serien mag ich es nicht, wenn es eigentlich immer noch furchtbar ist oder so. Also weil dafür schaue ich sie nicht. Ja. Genau. Aber ich kann sie wirklich sehr empfehlen. Und sie ist auch sehr schön gedreht. Also so ein schönes Licht. Genau. Ja. Also das schaue ich zurzeit. Also es ist so eine Familienstudie, würdest du sagen? Mhm. Ja, auf jeden Fall eine Familienstudie. Und damit gleichzeitig eine Gesellschaftsstudie der Südstaaten in den USA. Ja, das, ja, genau. Genau, und eine ganz klar afroamerikanische Perspektive, die ich dringend nötig finde. Mhm. Also so, also es ist erfrischend, was das angeht. Es ist wirklich erfrischend, weil es natürlich alte Themen sind, weil es geht um Familiengeschichte. Aber auch einfach mal diese, also ich jetzt als weiße Europäerin halt so eine Geschichte höre und sehe, die ich nicht so oft mitkriege. Genau. Ja, genau, das für andere Perspektiven ist sowas super, ja. Also sind einfach mal andere Figuren und trotzdem nicht, und trotzdem ja auch wieder nicht. Also es gibt ja auch andere Familiengeschichten und andere Geschwisterkonstellationen, die miteinander versuchen. Es ist jetzt nicht eine Geschichte, die nie erzählt wird, dass irgendwie eine Familie miteinander versucht, ein Familienunternehmen am Laufen zu halten. Da gibt es auch andere Beispiele, aber ich finde dadurch, dass es genau, aber dadurch, dass es eben eine afroamerikanische Familie gerade in den Südstaaten ist, kommen da einfach Perspektiven rein, die ich so noch nicht gesehen habe. Mir fällt als andere Familienserie jetzt noch Empire ein, die ja quasi auch ganz klar eine afroamerikanische Familie als Mittelpunkt hat. Die habe ich auch mal angefangen und ich glaube, die war dann von dem Aspekt her mir zu aufregend, dass ich eben, da war es mir manchmal ein bisschen zu dramatisch. So, also so von wegen, oh mein Gott, was passiert jetzt? So. Ja. Genau, und dann ist mir Landschaft vielleicht auch einfach noch näher als Hip-Hop. Und bei Empire, die haben ja so ein Hip-Hop-Label, ein Musik-Label, und also vielleicht ist es auch das. Also es gibt dann auch wieder Sachen, die mir noch näher sind. Oder eben auch, dass es ja diesen, also dass hier halt aber auch weibliche Figuren halt so im Mittelpunkt stehen. Ja. Und bei Empire hast du einfach diesen Typen, diesen Familienpatriarchen, der mit Cookie, einer unserer Lieblingsschauspielerinnen, also Taraji P. Henson, ja schon eine spannende Gegenspielerin bekommt, aber es geht ja um ihn und seine Söhne hauptsächlich. Also ich habe nicht viel gesehen, ich habe nur den Anfang gesehen. Und das ist halt bei dieser Serie nicht so. Da hast du wirklich spannende, vielfältige Frauenfiguren und die ergänzt sind um auch unterschiedliche Männerfiguren. Also auch da geht's quasi, Ralph Angel ist ein junger Mann, der quasi damit klarkommen muss, dass er, also ich weiß noch nicht, ob es ganz so stimmt, aber es wird so angedeutet, dass er quasi von seinem Vater so als der kleine Prinz aufgezogen wurde auch. Und deswegen auch, was seine Tante sagt ihm mal, dass er deswegen nicht wirklich gelernt hat, mit der Welt klarzukommen. Und die Tante hat einen Freund, Hollywood, der enorm gutmütig ist. Und aber kein Problem hat, mit einer deutlich älteren Frau zusammen zu sein. Und dann gibt es noch eine Männerfigur, der ist Forscher und Professor, also ich weiß nicht, ob er Professor oder Lehrer ist, und aber auch Farmer so, und der ist sehr selbstbewusst und auch so angesehen, und das ist auch nochmal also so eine starke Männerfigur, die jetzt aber quasi nicht, die sich eben über so auch Berater sein und Lehrer sein definiert. Und dann hast du den Mann von Charlie, über den sage ich jetzt noch nicht so viel, aber das ist nochmal ein ganz anderer Typ, das ist ein Basketballspieler, sehr erfolgreicher, und der Sohn von Charlie, der ist 15 und so, also du hast schon auch eben, wenn man über Männlichkeiten nachdenken will, hat man da auch sehr viel Material. Genau. Okay. Ja, sorry, dass ich gerade nichts weiter frage, aber du hast jetzt so ausführlich erzählt, ich weiß nicht, was ich sonst... Ich habe ja viel dazu gefragt. Ja. Genau. Nee, ich würde auch einfach allen empfehlen, wenn ihr sie kriegen könnt, euch die Serie anzusehen. Ich würde mal locker sagen, die erste Staffel ist einfach nur gut. Also kann man sich einfach ansehen. Ja. Ich werde nochmal wahrscheinlich kurz was dazu sagen, wenn ich sie fertig habe. Genau, aber ich finde, es ist quasi auch eine sehr unterstützenswerte Serie. Die trifft man nicht so oft an, so ein Projekt. Ja, das ist so. Und jetzt gehen wir zuletzt nochmal zu einem Projekt, über das man öfters antrifft, nämlich ein weißer, heterosexueller Regisseur hat sich seinen Jugendtraum verwirklicht, richtig? Und ein Baby Driver. Genau. Genau, es ist schon Baby Driver Kann ich jetzt schon sagen, ist schon recht eine Männerfantasie. Also kurz zur Story. Der Hauptcharakter, der hat Tinnitus und muss deswegen immer Musik hören, hat also immer Kopfhörer drin und braucht das auch unbedingt. Und er ist Fluchtwagenfahrer. Also muss bei so Banküberfällen und so weiter, muss er dann halt die Kriminellen dann wegtransportieren und von der Polizei auf spektakuläre Weise wegfahren. Und das ist dann natürlich mit so Musik unterlegt, die auch, die dann halt auch passt dazu, so damit auch der, er kann auch, es wird ein bisschen angedeutet, dass er dann halt wie zum Beat fährt oder zum Rhythmus. Und das macht dann halt diesen Film so aus, dass eben diese Musik, die dieser Charakter immer hört, ist da halt im ganzen Film fast durch. Aber es hat schon auch noch Musik, so Soundtrack-Musik, also filmwissenschaftlich diegetisch, oder? Ja. Also, ja, also diegetisch im Sinne von... Das ist... Ah, nein, warte, jetzt habe ich es falsch geschrieben. Non-diegetisch ist, wenn es Teil von der... So, ich bin gerade ein bisschen durcheinander. Diegese ist das, was innerhalb der Welt... Genau. Im Film passiert, also wenn Radio, wenn Charakter Radio hört, dann hört man das und das ist die Diegese. Und non-diegetisch oder nicht-diegetisch ist, wenn halt im so Hans Zimmer Soundtrack Musik läuft. Und das hat es aber auch. Also nicht da. Oder wenn ein Song auch als Soundtrack läuft. Ja, genau. Wenn es die Charakter nicht hören, ja. Ja, genau. Also weil das ist ja auch nochmal eine Unterscheidung, dann gibt es extra für den Film komponierte Musik. Und gibt es das auch bei dem? Ja, genau, oder? Das wollte ich sagen. So, ich habe vor, genau. Also es hat Soundtrack-Musik, aber die ist da nicht so auffällig. Die ist dort versteckter. Und ich habe kurz eine Frage. Also Baby Driver ist schon eine Anspielung auf das Lied von Simon & Garfunkel, oder? They call me Baby Driver. Da, da, da, di, da, da. Ich glaube, also im Film sagen sie ihm halt nie direkt Baby Driver, aber er hat den Namen Baby. Und dann sagen sie einfach, oh, du hast viele Lieder, die Baby drin, wo jemand als Baby angesprochen wird. Aber das Lied direkt nicht, weil der Titel des Filmes ist dann nicht, er wird nicht als Baby Driver bezeichnet, sondern einfach als Baby. Ah, okay. Das ist sein Name. Weil das an das Lied muss halt, ich denken, da geht es auch um einfach, ich habe den Lied noch nicht komplett mir angeschaut, aber Baby Driver. They called me Baby Driver. Das ist lustig. Und da redet. Ja. Wurde jetzt dort nicht so verwendet, aber ja. Okay. Genau. Aber ja, er heißt Baby, also es ist so eine Art Spitzname, aber er wird im Film immer als Baby bezeichnet und sagt es auch von sich selber so. Und eben, er ist halt super toll in seinem Job, aber eigentlich ist er nicht wirklich ein Böser. Er ist dann nur durch irgendwelche blöde Umstände, muss er eine Schuld bezahlen beim Chef, beim Kevin Spacey, Kriminalboss. Mhm. Also eigentlich ist er gar nicht, will er gar nicht in dieser kriminellen Welt mitmachen. Und dann lernt er eine Kellnerin kennen und die ist mega süß und singt und findet die gleiche Lieder wie er toll und sie verstehen sich genau. Dann erinnert mich gerade an 500 Days of Summer. Ja, es ist halt so wirklich alles idyllisch und perfekt, außer eben, dass er natürlich in dieser blöden Situation ist, dass er seine Schuld abarbeiten muss. Und selbst wenn sie dann, wenn er meint, er kann jetzt endlich von dieser Welt weggehen, geht es ihm doch nicht, weil sie sind ja, weil er so gut ist, wollen sie ihn natürlich weiterhin für ihre Aufträge benutzen. Und ja, dann ist halt eben, ist das dann so die Dramatik und so, dass er eigentlich doch ein guter Typ, Junge ist, der einfach mit seiner großen Liebe abhauen möchte, aber eben die Kriminalwelt will es nicht. Das immer so betont wird, er ist eigentlich kein Böser, er ist eigentlich nicht kriminell. Ist dann eben dann so im Männerfantasie. Also das haben mich auch, habe ich auch, ich glaube... Von wegen dem Kitzel haben und die Aufregung und ein bisschen das Verruchte vom Verbrechen, aber nicht wirklich böse sein. Ja, genau. Ja. Es ist, also, kenne ich. Wir wollten als Kinder auch die Mafia sein. Aber eben nicht tatsächlich dann, ja. Genau. Also das hat, habe ich dann auch während dem Film mich manchmal schon so, ja, okay, jetzt da seine süße Freundin und bla. Und sie ist halt nur für das dann da. Eben dieser Frauencharakter hat halt dann nicht so eine große Tiefe. Und das ist dann eben sehr klassisch. Also da ist der Film nicht sehr verändert er die Filmwelt nicht sehr groß. Aber die Machart ist natürlich, also der Regisseur ist Edgar Wright und der ist halt dafür bekannt, dass er Filme macht, die coole Schnitte haben, die schnell und speziell und auf neue Art und aber auch so, dass es wirklich auch angenehm und Spaß macht zum Schauen, also nicht auf eine nervige Art wie Michael Bay, der macht sie ja nicht so toll. Ist der aus der Videomusik-Branche? Edgar hat Wright. Er auch Musikvideos? Musikvideo-Branche. Das bin ich mir sicher, höchstwahrscheinlich schon, also er hat vorher eine TV-Serie gemacht mit Simon Pegg und Chris Foster. Okay. Müsste ich jetzt nachschauen. Aber es würde passen, aber er ist halt Engländer. Ich weiß nicht, jetzt, man, höchstwahrscheinlich denke ich schon, dass der auch Musikvideos mal gemacht hat. Aber seine Hauptwerke, ich wüsste jetzt gerade nicht, höchstwahrscheinlich schon. Ja. Ja, höchstwahrscheinlich. Jedenfalls, eben das ist halt, das war halt das große Ding, so, oh, der neue Film von Edgar Wright und es geht um Musik. Das ist ein Charakter, der immer Musik hören muss, das wird sicher ganz speziell, eben wie es mit diesen Autoverfolgungsjagden geschnitten wird und so. Und das war es auch schon. War es durchaus und es gab auch wie so Spielereien und so, aber ich war dann wie so überhyped. Ich hatte halt überall gehört, oh, dieser Film ist boah, so krass und sie haben das so perfekt hingekriegt. Da bin ich reingegangen und habe mir halt wie was vorgestellt, dass es, wo es dann schlussendlich doch nicht war. Das war ein bisschen schade. Mhm. Da bin ich am Schluss immer also enttäuscht gewesen, dass es doch nicht so krass überwältigend war, die Verwendung von Musik und Bewegung. Es war schon da, aber ich habe mir das mehr vorgestellt, blöd, wegen diesem Hype. Und eben die Geschichte war halt dann schlussendlich nicht sehr speziell, weil eben ich, weiß nicht, wenn man halt das so weiß, wie solche klassischen Geschichtenmuster und so, wieso die immer wieder auftauchen und wer fühlt sich da am meisten angesprochen, da habe ich jetzt halt also eine Frau, wo das halt immer ein bisschen kritischer sieht, hat es dann halt nicht so Spaß gemacht. Weil eben ja. Die Charakter und so, die Geschichte... Eben, es war durchaus unterhaltsam und ich. Kennen wir, wurde ja, schon besser genau, gemacht. Genau, es war nichts Neues. Die Geschichte war nichts Neues. Und der Soundtrack war sicher cool. Die Sequenzen, wo sie da mitgespielt haben, waren auch cool. Ich habe einfach, jetzt muss ich irgendwie sagen, der Hype war ein bisschen zu krass. Also, dass so ganz viele in erster Linie männliche Regisseure auf Twitter geschrieben haben: so, oh mein Gott, dieser Film hat das und das. Und wenn technisch gesehen sicher, das muss man vielleicht noch wissen, dass man vielleicht. Wenn man halt das eher bemerkt, oh, das war jetzt ganz speziell, oder oh, das gibt es sonst nie, dass man das so schneidet, dann merkt man vielleicht eher, boah, dieser Film macht das und das und das, alles toll. Ja, aber wenn du es einfach so schaust und jetzt nicht auf jeden Schnitt achtest, sondern den Film einfach so aufnimmst, und das geht schon super, der Film, die Schnitte sind nicht störend oder so, das ist schon gut gemacht, aber ich bin da nicht rausgekommen und kann jetzt ein Essay darüber schreiben, wie toll die Schnitte sind, obwohl ich Filmwissenschaft im Nebenfach habe, aber da habe ich jetzt mich halt noch nie auf die Editing-Aspekte so stark konzentriert. Aber das war sicher ein positiver Ein Film muss ja auch als Gesamtpaket funktionieren. Ja, genau. Und eben wenn die Story halt eher so lahm oder eben nicht sehr neuartig ist und eben, ja, da gab es zu wenig, da war es sehr klassisch. Und für mich ist das halt doch sehr wichtig, dass mich auch obwohl, das ist blöd, wie Dunkirk, dort hat es keine wichtigen Frauencharakter. Das kann man, da ist das theoretisch Baby Driver wieder besser. Eben, das manchmal ist schwierig. Dunkirk ist aus feministischer Sicht nicht sehr interessant. Baby Driver war in dem Sinne einfach langweilig. Wobei man es ja so sehen kann, der Punkt ist, in Feminismus geht es ja mehr als einfach nur Frauencharaktere oder Diversität. Sondern im Feminismus geht es auch darum, wie Themen behandelt werden. Und dass Dunkirk Krieg einmal nicht aus der wir überwinden die anderen, wir sind die Kriegshelden dargestellt wird, sondern aus dem Terror des Festsitzens und des Ausgeliefertseins, was ein sehr wichtiger Aspekt des Krieges ist und auch des Wartens. Und in dieser Sinn und gleichzeitig auch es um Rettung geht und also ausgeliefert sein und retten und irgendwie Leben erhalten, ist ja thematisch etwas, was durchaus mit feministischen Prinzipien passt wieder rein, ja. Zusammenzubringen ist. So, und der Witz ist auch, Oberyn Invested hat irgendwie auch gesagt, dass Christopher Nolan in diesem Film einfach mal alles richtig gemacht hat. Er hat alles, was positiv ist, in seinen anderen Filmen da auch wieder gut gemacht. Mhm. Also diese tollen Bilder und die technische Ausgefeiltheit und strukturell interessanter Aufbau und er hat die Frauencharaktere weggelassen, das ist besser, als sie quasi schlecht zu machen. Weil irgendwie Gavia als Overinvested und so, die haben halt immer kritisiert, wer die Frauencharaktere in den anderen Filmen inszeniert hat oder geschrieben hat. Und jetzt bei Dunkirk hat er sie einfach komplett weggelassen, von daher konnte sie auch nicht schlecht machen. Und das fand ich ein bisschen witzig. So. Also von daher finde ich schon nachvollziehbar, wenn du Dunkirk, also eben, es muss ja keine Frauencharaktere haben. Also manchmal ist es fast besser, als wenn sie blöd sind. Es ist natürlich im Großen und Ganzen nicht besser, ja, aber für den einzelnen Film ist es besser. Wenn er es nicht so gut kann, dann lieber nicht. Ja, ist noch schwierig. Ja. Ja, das ist halt immer so. Eigentlich könnte man auch sagen, sie müssen es halt lernen, besser zu werden. Ja, natürlich. Ja. Genau, oder andere Drehbuch, oder irgendwie eine Drehbuchautorin mit einbeziehen und das Co-Writen. Ja. Ja, auch eine Möglichkeit. Ja, und ich würde auch sagen, auch Dunkirk, auch da hat es weibliche Perspektiven, weil das sagen sie bei Overinvested auch, dass sie sagen, naja, es geht ja auch hauptsächlich um Männer, und ich denke, nein, jede Situation hat eine Gender-Perspektive. Mhm. Weil zum Beispiel die Leute, die zu Hause sitzen und warten, also oder eben die Krankenschwestern. Die hat man eben schon gesehen, aber sie waren eben einfach nicht im Fokus. Also bei Dunkirk. Genau. Und auch da, wenn, wie du sagst, wenn die richtigen Leute daran mitgearbeitet hätten, hätte man auch da eine spannende, was weiß ich, vierte, noch eine Krankenschwester, die in einer Viertelstunde quasi ihren Patienten verliert oder so. Ja. Oder, also auch da wäre etwas möglich gewesen. So. Aber ja. Aber es ist halt in diesem Fall halt was anderes. Es ist ärgerlich, wie diese, also quasi die weibliche Figur oder weiblichen Figuren in Baby Driver wurden quasi vergeben, weil sie halt einfach nicht den Ansprüchen entsprechend ausgeführt, nicht ausgeführt, sondern entwickelt wurden. Ja. Und sie waren einfach nur von dem männlichen Charakter abhängig. Man hat nur Freundinnen. So halt das klassische Beispiel. Ja, oder es hätte quasi auch irgendwann etwas anderes sein können. Mhm. Also, was weiß ich. Also eben, sie hat einfach eine Funktion für ihn erfüllt, oder? Genau, genau, ja. Und sie hätten da ja auch irgendwas Neues draus machen können. Das kann man ja noch, kann man überall immer sagen, aber hier war es halt noch wirklich sehr 0815, das Konzept. Mhm. Jetzt gibt es sicher Leute, was darf man nicht mehr hetero Pärchen darstellen, mein Klasse, um das geht es jetzt auch nicht. Das ist einfach. Ja, das ist schwierig. Nein, darum geht es ja genau nicht. Nein. Das ist das, dann kann man Queen Sugar angucken und da sieht man sehr spannende Hetero-Pärchen. Ah, ja. Genau, es kann eben, wenn die weiblichen Charakter mehr zu bieten haben, also wenn sie besser geschrieben sind, auch wirklich Charakter sind und nicht nur ah, ja, die Freundin halt, die da noch dran gehängt ist, das ist ja eigentlich das Problem, genau. Guter Punkt. Ja, und wir können in unserem Blogbeitrag noch zwei Links dazu einfügen. Bei Baby Driver wurde auch von Overinvested besprochen. Und das Lustige finde ich, dass Gavia hatte eine ähnliche Reaktion wie du. Also auch so, dass sie einfach fand, der Film wird zu sehr gehypt für das, was er ist. Mhm. Und Morgan hingegen fand ihn, glaube ich, ziemlich cool. Aber ich verstehe, glaube ich, bis jetzt nicht so ganz, warum. Also ich glaube, sie fand tatsächlich dieses Soundtrack Schnittding ziemlich cool. Ja. So, aber einfach, ja, wenn man noch andere Leute dazu aussprechen hören will. Und ich kann mir vorstellen, ich werde mir den jetzt nicht ansehen. Ja. Ja. Ich kann mir vorstellen, wenn man den zweiten Mal schaut, dass man vielleicht dann eher noch diese technischen Aspekte noch eher wirklich aufnehmen kann. Das kann auch sein, dass man es erst dann wirklich noch begreift. Oh ja, das war jetzt speziell oder so. Mystik, weiß ich jetzt nicht gerade. Aber ja, vielleicht gibt es auch einfach, dass man mit verschiedenen Einstellungen oder verschiedenen, auf was man halt jetzt Wert legt, dass man dann auch den Film anders aufnimmt, dass es hier halt Unterschiede gibt. Ja. Gut. Aber dann war es das zu unseren drei Sachen diese Woche. Wir hören uns sicher spätestens in 2 Wochen wieder und eigentlich auch nächste Woche. Wir freuen uns, wenn ihr wieder euch die Folgen anhört. Und bis dahin wünschen wir euch viel Spaß bei was auch immer ihr so vorhabt. populärkulturmäßig. Wir waren Ann-Sophie und Nuria. Tschüss. Tschüss. Ist es 11 oder 4? Ja, ich glaube, okay. Es hat mich 6. Fertig.